Und was, wenn ich nicht an den himmlischen Vater glaube? Über viele Jahrhunderte hinweg und in vielen verschiedenen Ländern haben christliche Priester den Menschen Geschichten wie diese erzählt. Und das tun sie noch heute. Die meisten europäischen Länder, von Griechenland bis Island, von der Ukraine bis Irland, sind irgendwann christlich geworden. Auch in vielen Ländern außerhalb Europas haben die Menschen den christlichen Glauben angenommen, etwa im afrikanischen Äthiopien oder im asiatischen Libanon. Und in der Neuzeit, als Europäerinnen und Europäer nach Amerika und Australien aufbrachen, verbreitete sich der christliche Glaube in noch mehr Ländern, zum Beispiel in Mexiko, Brasilien und Fidschi. Aber nicht immer wurden die Menschen Christen, weil sie die christlichen Geschichten so einleuchtend fanden. Es gab noch einen anderen Grund. »Ihr Christen redet viel über Liebe und Frieden«, meldete sich Eleanor endlich zu Wort. »Aber ihr seid manchmal ganz schön gewalttätig. Ich habe zum Beispiel gehört, Konstantinus, dass einer der schönsten Tempel überhaupt, der Tempel der Artemis, früher bei euch in Ephesos stand. Aber ihr Christen habt ihn zerstört und die Steine zum Bau einer Kirche verwendet.« »Klar, wir wollen ja, dass alle an den himmlischen Vater glauben und nur an ihn. Also zerstören wir die Tempel der anderen Götter und bauen stattdessen Kirchen«, sagte Konstantinus. »Und das ist gut so«, warf Paulus ein. »Auch in Rom haben wir die Tempel der anderen Götter zerstört oder in Kirchen umgewandelt. Denn all diese Götter, Artemis, Baal, Zeus und Jupiter, die gibt's ja gar nicht. Die sind ausgedacht. Die gibt's nur in der Fantasie.« »Wie fies ist das denn?«, rief Kulan. »Es ist ja in Ordnung, wenn ihr die Leute mit Argumenten überzeugt, an euren himmlischen Vater zu glauben. Aber sie zum Glauben zu zwingen und dann noch alle anderen Tempel zu zerstören, das ist ja barbarisch.« »Puh«, schnaubte Paulus, »erzähl du mir nichts von Barbarei. Wie viele Menschen hat dein Khan in all seinen Kriegen massakriert, hä?« »Okay, das stimmt«, gab Kulan leicht zerknirscht zu. »Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass unser Khan reihenweise fremdes Land erobert. Aber wenigstens lässt er die Menschen glauben, woran sie wollen. Als mongolische Truppen die christlichen Gebiete der Russ rund um Kiew eroberten, ließen sie den Menschen dort ihren christlichen Glauben. Ich habe euch erzählt, dass meine Familie an die 99 Tengri-Götter und die Geister der Erde und des Wassers glaubt. Was würden eure christlichen Könige wohl mit uns machen, wenn sie uns jemals erobern?« »Dann würden wir dafür sorgen«, lächelte Paulus, »dass ihr euren Aberglauben endlich loswerdet. 99 Götter und tausende von Geistern. Wer glaubt denn so einen Blödsinn? Haufenweise primitive Geschichten, die sich eure Priester ausgedacht haben, um euch zu täuschen. Eure Götter und Geister gibt's doch gar nicht.« »Ist es euch jemals in den Sinn gekommen, dass euer Gott ausgedacht sein könnte? Ein Hirngespinst eurer Priester?«, fragte Kulan spitz.